Yo! Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Macht alle eure Arme hoch und geht mit dem Beat, yo, yo, yo, yo! Oh, oh, oh, oh, oh, yeah, oh, yeah, oh, oh, yeah, oh, oh, yeah, oh, oh, oh, oh, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, mein Bett war heute Morgen nass von meiner Pipi, yeah, yeah, yeah, yeah, und jetzt sagen wir alle, nass von meiner Pipi! In den Augen und Pipi im Haar. Das war eklig, doch es roch wunderbar. Und jetzt sagen wir alle, es roch wunderbar. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, motherfucker. And now, mein real motherfucking Shit-Tricks-Genosse, der 50-Cent-Rapper Grippaldi! Yeah! Hey Leute! Hey Leute! Hey Leute! Man könnte meinen, ich hab nur zwei Worte gelernt, hey. Doch ich hab in der Schule aufgepasst! Yeah, yeah! In der Schule, da ging's tierisch ab, Mann. Da war ich übelst der Arsch. Keiner war so richtig krass anders, denn ich bin ein Rapper und ich rappe gern. Denn Rappen ist gut. Rappen ist gut, Rappen tut gut, Rappen macht alles geil. Rappen macht schlau. Rappen ist total klasse. Ripping. Die Beatbox ist ein komisches Tier. Yeah. Beatboxing, yeah. Ist ihr Lebensinhalt, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Aus.